etwas merken bei Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dass er Vorbedingungen, nicht nur die Vorbedingungen erwähnt hat in diesem Kapitel, sondern er hat auch bestimmte Hadithe erwähnt, die haben normalerweise mit Bedingungen des Gebetes nichts zu tun. Aber das haben wir am Anfang erzählt, dass viele Gelehrten dieses Wort Bedingung des Gebetes, unter Bedingung des Gebetes, die verstehen auch bestimmte verbotene, verwehrte Handlungen, die verstehen auch darunter manche, ich meine manche jetzt, dass sie verstehen darunter Verpflichtungen, aber wir reden über die Vorbedingungen. Und die erste Vorbedingung war erstmal Al-Tahara, Reinheit für das Gebet. Zweitens, wir haben gesagt, Satr al-Awra, dass man das bedeckt vom Körper, was man nicht zeigen darf. Drittens, Istiqbal al-Qibla, das bedeutet die Richtung von Qibla nehmen. Und viertens, das war ein Teil von den Bedingungen, und zwar barakallahu fikum, Taharat al-Makan. Das heißt, Reinheit des Platzes, an dem du betest. Und heute machen wir weiter mit Hadith, Nummerierung bei mir, 205. Al-Hadith al-Khamis بعد المئتين. وعن أبي سعيد الخدري رضو الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذن بألف مقصورة أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة الحديث رواه كذلك أبو حاتم والحاكم والدارقطني والدارقطني رواه من حديث ابن عباس وعبد الله بن زيد وعبد الله بن الشخير وإسنادهما ضعيف ولكن هذا الحديث من رواية أبي سعيد الذي هو عند أبي داود هو صحيح وفي الحديث دليل على شرعية الصلاة في النعال في السفر وفي غير سفر وعلى أن مسح النعل من النجاسة مطهر له من القذر والأذى أي النجاسة الأذى هنا النجاسة سواء كانت النجاسة رطبة أو جافة والحديث فيه قصة وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى إماما وهو في الصلاة بنعليه وهو في الصلاة أتاه جبريل فأخبره أن في نعليه قذرا أو أذى فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة ففعل الناس ذلك فلما انتهى قال للناس إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى فليمسحه وليصلي فيهما واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته انتبه لم يقطع النبي صلوات الله وسلامه عليه الصلاة، وإنما استمر صلوات الله وسلامه. وأما الذين قالوا أن الصلاة بهذا يعني إذا خلع النعلين في الصلاة قد بطلت الصلاة، فلا دليل لهم على هذا. إذن يا أخوة، المسلم إن أراد أن يصلي في النعلين فلينظر، فإن وجد فيهما أذى فليمسحه، فإن التراب له مطهر، وليصلي بنعليه فلا بأس في الصلاة بالنعلين. هذا هو بارك الله فيكم المعنى المستفاد من هذا الحديث. حديث 205 von Abi Sa'id al-Khudari überliefert. Sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sagte, wenn jemand von euch in die Moschee kommt, der sollte gucken. Der sollte seine Schuhe gucken von unten. Wenn er etwas in Schuhen von Unreines oder Schmutz, das bedeutet hier, wie zum Beispiel Kot, wenn er sowas sieht, dann sollte er das reiben gegen die Erde und er sollte damit beten. Das wird mit den Schuhen beten. Das Hadith wurde bei Abu Dawud überliefert und Ibn Khuzaima, und Ibn Khuzaima sagte, das ist sahih. Das Hadith auch wurde von Abu Hatim wal Hakim, von Anas und Ibn Mas'ud überliefert und von Ad-Darqutni, von Ibn Abbas und Abdullah ibn Shakhir, und bei Ibn Abbas und Abdullah ibn Shakhir, diese Überlieferung, die haben sozusagen Schwäche, aber das Hadith ist sahih. Das Hadith ist authentisch. Das Hadith ist authentisch. Und barakallahu fikum, in diesem Hadith, man kann lernen aus diesem Hadith. Erstmal, man darf mit Schuhen beten. Man darf mit Schuhen beten. Der Beweis ist klar. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا. Das heißt, der betet mit den Schuhen. Zweitens, wenn jemand mit Schuhen beten möchte, dann sollte man gucken erstmal, ob auf die Schuhe etwas ist, was unrein ist. Das bedeutet Kot oder etwas anderes. Wenn er etwas Unreines sieht, was macht er? Er reibt den Boden damit. Und das ist sozusagen Reinheit für die Schuhe in diesem Zusammenhang. Ob diese jetzt Unreinheit flüssig ist oder trocken ist, spielt keine Rolle. Ob man auf der Reise ist oder nicht, spielt auch keine Rolle. Man darf mit Schuhen beten, kein Problem, aber hauptsächlich guckt man erstmal, ob die Schuhe rein ist oder nicht. Und man kann natürlich das mit Sicherheit sagen, warum? Weil diese Überlieferung einen Grund hat. Deswegen, es gibt einen Grund. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat eines Tages vorgebetet. Mit Schuhen. Vorgebetet. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam im Gebet war, während des Gebetes, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat seine Schuhe ausgezogen. Die Sahaba haben ihn gesehen, die haben das auch getan. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nach dem Gebet, er hat gesagt, warum habt ihr das gemacht? Und dann hat er das gesagt. Wenn jemand von euch, weil barakallahu fikum, während des Gebetes Jibril a.s. kam zum Propheten, er hat ihm gesagt, es gibt in deine Schuhe sozusagen Unreines. Natürlich, früher hat man kein Teppiche in der Moschee gehabt wie jetzt. Deshalb sie haben auch auf Sand gebetet. Und mit Schuhe war der Prophet Muhammad s.a.w., der hat gebetet, dann kam Jibril zu ihm, der hat ihm gesagt, es gibt in deinen Schuhen Unreines. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat das ausgezogen. Nach dem Gebet hat der Prophet Muhammad s.a.w. den Sahaba erklärt und er hat ihnen gesagt, wenn jemand Unreines in Schuhe sieht, was macht der Mann? Was sollte man machen? Sollte man gegen den Boden reiben. Weil die Erde rein ist, die Reinheit ist dafür. Das heißt, wenn man die Schuhe bereinigen will, wenn Kot zum Beispiel drauf ist, dann sollte man das mit Sand machen oder mit der Erde. Manche Gelehrten haben gesagt, nein, man kann sowas nicht tun. Barakallahu fikum. Alles, was sie gesagt haben, hat keinen Beweis und hat keinen Anhalt. Punkt, Anhaltspunkt. Deshalb richtig ist, was hier dieses Hadith uns gibt. Dafür noch, Barakallahu fikum, ein Sahih Hadith. وعن أبي هريرة Das wird, bevor wir weiter das nächste Hadith erklären. Was lernen wir daraus, Entschuldigung? Mit Schuhen darf man beten, ob man auf Reise ist oder nicht. Zweitens, wenn man mit Schuhe beten will, dann guckt man erstmal, ob drauf was Unreines ist. Wenn nicht, dann betet man. Wenn ja, dann reibt man gegen den Boden, macht das weg, was Unreines ist. Und drittens, sehr wichtig in diesem Zusammenhang, man muss normalerweise Klamotten oder etwas, was man anzieht, die müssen rein sein, wenn man beten will. Das heißt, Reinheit der Bekleidung. Und von hier sagen die Gelehrten, Reinheit des Körpers. Wenn die Bekleidung gereinigt werden müssen, dann ist mit Sicherheit auch den Körper. Und das ist die vierte Bedingung des Gebetes, Taharatu al-Makani wal-Bidani wal-Thiyab. Das bedeutet Reinheit vom Platz, Körper und Bekleidung. Fragen nach dem Unterricht. Wa Nabi Hurairata رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهرهما التراب أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان خفيه أي نعليه أو ملبوس قدميه يعني ما تلبسه على قدميك فإذا الأذى هنا بمعنى الغائط إذا كان في غائط ووطئه الإنسان بخفيه أو بملبوس قدميه ماذا عليه طهرهما التراب أي إذا أراد أن يطهر ذلك يمسح خفيه أو يمسح هو خفيه بالتراب ويصلي فيهما ويشهد لهذا كذلك حديث أم سلمة قالت له يا رسول الله إن امرأة أطيل ذيلي ما معنى ذيلي هنا ذيلي أي ثوبي لأنه علمنا أن المرأة الماضي تكلمنا عن هذا المرأة يكون ثوبها شبرا من كعبيها أو ذراعا فهذا يسمى الذيل ذيل المرأة يعني ذيلي أي أطيل ثوبي بحيث يكون يجر خلفي هذه للنساء وليس للرجال إن امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر يعني تمشي في مكان قد يكون فيه قذر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده أي التراب والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وكذلك امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة أي فيها قذارة فكيف نفعل إذا مطرنا إذا نزل المطر كيف نفعل فقال أليس من بعدها طريق أهي أطيب منها؟ يعني طاهرة؟ قالت بلى. قال فهذه بهذه، أي إذا مشيت على قذر وثم مشيت على أرض طاهرة وذهب القذر فالتراب يطهر القذر. والمؤلف ذكر قصة لعلي رضوان الله عليه أنه ذهب إلى المسجد فخلع نعليه وسراويله وثم مشى فخاض في حوض من ماء وطين. وطبعا قد يكون الحوض من ماء وطين فيه نجاسة أو لا، فذلك هنا ما يعول على مثل هذا. والله تعالى أعلى وأعلم. حديث الذي نستفيد من هذا، إذا كان في قذر على النعلين أو على الثياب فطهورهما إما بالماء أو بالتراب. حديث 206، أبو هريرة زاكته، the prophet محمد صلى الله عليه وسلم زاكته، wenn jemand von euch das unreine meint man damit kot, wenn jemand von euch kot mit seinen Huffein, das bedeutet Al-Khuf, das ist mit etwas, was die Füße bedeckt. Das kann Socken sein, das kann Ledersocken sein und das können Schuhe sein. Etwas, was deine Füße bedeckt. Wenn jemand das Unreine mit seinen Ledersocken oder Schuhen betreten hat, ist die Reinheit die Erde, al-Turab. Das Hadith ist bei Abu Dawud und Ibn Hibban. Das heißt, wenn jemand läuft und da gibt es Kot zum Beispiel und man hat das betreten mit den Schuhen, dann ist die Reinheit, dass man das gegen den Boden oder mit Erde wegmacht. Und das ist sozusagen eine Stärkung für die erste Überlieferung, was wir heute gesagt haben von Abi Sa'id al-Khudri. Es gibt dafür noch eine Stärkung. Und zwar Salama radhiyallahu alayha. Sie sagte dem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: Ich habe sozusagen langes Gewand, Weili. Normalerweise Weili bedeutet Schwanz von Tieren. Das heißt, Weil ist Schwanz. Aber man kann das für die Klamotten benutzen. Wenn du sagst, du hast einen langen Schwanz von Klamotten, das bedeutet, dein Kleid oder deine Hose, dein Isar ist so lang. Du ziehst das hinter dir. Er hat ihm gesagt, O Prophet, ich bin eine Frau, die ein langes Gewand hinter sich zieht. Normalerweise die Frau, die Gewand eines Frau oder Kleid eines Frau sollte länger als Knöchel mit einer Handbreite sein. Und besser ist mit einer Elle. Dann hat Salama gesagt, O Prophet, ich habe ein langes Kleid und ich ziehe das hinter mir. Wenn ich eventuell, wenn auf diesem Kleid Unreines kommt oder mein Kleid berührt Unreines, was sollte ich machen? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, yutahhiruhu ma ba'da. Was danach kommt von der Erde, dein Kleid ziehst du hinter dir. Du kommst zum Beispiel auf etwas, was unrein ist, aber du läufst weiter und dann kommt Erde, die rein ist. Dann diese reine Erde bereinigt die Unreinheit, was dein Kleid betroffen hat. Und es gibt noch ein Hadith dafür. Dieses Hadith ist bei nochmal bei Abu Dawud al-Tirmidhi. Auch eine Frau von Bani Abd al-Ashhal, eine Frau, die sagte, ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt, oh Prophet, wir haben einen Weg, was in die Moschee, welcher in Moschee führt. Und dieser Weg, das ist mit Schmutz, es gibt viel Schmutz drauf, Unreines. Wenn es regnet, was sollten wir machen? Und das sozusagen, das berührt unsere Bekleidung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, gibt es danach Erde, die rein ist? Da hat sie gesagt, ja. Dann sagte, das für das andere. Das würde die Erde, die rein ist, bereinigt die Erde, die nicht rein ist in diesem Zusammenhang. Das heißt, wir können daraus lernen, man muss im Gebet sozusagen die Klamotten rein haben, und die Erde ist eine Möglichkeit, dass man etwas bereinigt. Ein Mann ist anders als eine Frau. Wir reden jetzt über Frauen, dass sie Handbreite länger als Knöchel haben. Ein Mann ist anders, barakallahu fikum. Da muss man aufpassen in diesem Zusammenhang. Das haben wir ja schon erklärt. Na, هذا يعني طهارة المكان والثياب. طيب إذا كان طهارة المكان والثياب مطلوبة فكيف بالبدن؟ فكيف بالبدن؟ ذلك يقول أهل العلم طهارة المكان والثياب. ولكن إذا لاقى الثوب نجاسة إذا لاقت نجاسة الثوب أو العكس كله صحيح فهنا بارك الله فيكم فهنا ينظر هل يعلم الإنسان ذلك ولا لا. فما إذا لاقى الثوب نجاسة فهنا إذا كان يعلم الإنسان وصلى هناك من أهل العلم يقول صلاته باطلة أم لأنه شرط في الصلاة طهارة الثوب. أما الآخرون يرون لا، ولكن يا أخوة الصحيح أن الإنسان يطهر ثوبه ويطهر بدنه ويطهر المكان الذي يصلي فيه، هذا صحيح وشرط من شروط الصلاة. بارك الله فيكم. Wir können daraus lernen, wenn man beten will, dann muss man den Platz, den Körper und die Bekleidung reinhalten. Wenn Unreinheit drauf ist, dann musste man das wegmachen. Aber wenn man zum Beispiel gebetet hat und man hat nicht gewusst, dass man Unreinheit hat, auf Körper zum Beispiel oder auf Klamotten oder auf Schuhe, musste man das Gebet das nachholen? Nein. Weil das Hadith klar ist. Der Prophet hat das gehabt. Andere Gelehrten sagen doch. Aber wo ist der Beweis? Es gibt keinen Beweis. Aber man muss das verstehen. Wenn man beten will, dann muss man rein sein. Das wird körpermäßig, bekleidungsmäßig und platzmäßig. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Idhan hadha huwa ash-shart. Al-an yantaqil al-mu'allif haqiqa naqla إلى مسألة الكلام في الصلاة ومثل هذه الأمور والحركة في الصلاة. والحقيقة أن الكلام في الصلاة والحركة في الصلاة ما له علاقة في شروط الصلاة. يعني حتى لو قال لا يجوز الكلام في الصلاة أو لا تجوز الحركة في الصلاة لأنها تبطل، هذا من المحرمات في الصلاة وليس من شروط الصلاة. الشرط شيء والنهي شيء، الواجب شيء والشرط شيء. فغريب حقيقة، ولكن عموما الشرط، قبل ما نبدأ بالأمور الأخرى، الشرط الخامس يا أخوة هو دخول الوقت، وقد تكلمنا عن أوقات الصلاة دخول الوقت. والشرط السادس، من شروط الصلاة هو النية، لأنها تكون قبيل الصلاة. هذه شروط ستة تسمى شروط صحة. تبي شروط صحة؟ عندنا شروط للوجوب وشروط للصحة، هذا سمى شروط الصحة. ومن أهل العلم من يقول هناك شرط سابع من شروط الصحة، ويقول أنه الإسلام، فالكافر لا تصح صلاته. كل من هذه الشروط الستة نبقى عليها نسميها شروط الصحة. بارك الله فيكم. من den anderen Hadithen der Autor رحمه الله تعالى über شروط الصلاة gesprochen, aber das wird die Vorbedingung des Gebetes, aber jetzt bringt bestimmte Sachen, die oder Hadithe, die eine andere Bedeutung haben als eine Vorbedingung. Zum Beispiel Verbotene oder Verpflichtungen oder etwas, was im Gebet gemacht wird. Und eigentlich eine Bedingung, wir haben das erklärt, was eine Bedingung bedeutet. Deshalb soll man aufpassen. Die erste Bedingung war die Reinheit, die zweite war Setter al-Aura, das bedeutet die Körperstellen, was man nicht zeigen darf, müssen bedeckt sein. Drittens, dass man die Richtung von Qibla nimmt. Viertens, dass der Platz, Körper und Bekleidung rein sind, sauber sind. Fünftens, jetzt kommt, das ist Barakallahu Fikum, die Zeit, das wird die Zeit des Gebetes muss eingetroffen sein. Und sechstens, Barakallahu Fikum, Diniya. Diniya ist eine Bedingung für das Gebet, Vorbedingung. Das sind die sechs, die heißen die Verpflichtungsvorbedingungen für das Gebet. Entschuldigung, die heißen die Richtigkeitsvorbedingungen für das Gebet. Entschuldigung. Es gibt normalerweise zwei Arten von Bedingungen, Verpflichtungsbedingungen und Richtigkeitsbedingungen. Die Verpflichtungsbedingungen, das bedeutet, wenn du das hast, dann musst du die Tat tun. Jetzt ohne, abgesehen davon, ob die Tat richtig oder falsch ist. Aber die Richtigkeitsvorbedingungen, das heißt, wenn du das machst, diese Vorbedingungen, wenn du die hast, dann, wenn du das nicht hast, Entschuldigung, wenn du das nicht hast, dann ist dein Gebet ungültig. Die Richtigkeitsvorbedingungen, die sind anders als Verpflichtungsvorbedingungen. Obwohl bei einem, das ist Al-Islam, manche Gelehrten, die sagen, das ist Verpflichtungsvorbedingung und Richtigkeitsvorbedingung. Die Verpflichtungsvorbedingungen, die sind drei. Al-Islam, Muslim sein. Zweitens, Al-Bulugh, das wird Reife, Geschlechtsreife. Und Al-Aql, das wird Zurechnungsfähigkeit. Das sind drei. Und die anderen sechs, die sind die Richtigkeitsvorbedingung. Und es gibt, Barakallahu Fikum, sozusagen eine Diskussion bezüglich Al-Islam. Ist es nur Verpflichtungsvorbedingung oder auch Richtigkeitsvorbedingung? Eigentlich, das ist beides. Zum Teil. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jetzt kommen wir zu den anderen Hadithen. Al-Hadith Raqam 7 بعد المئتين. وعن معاوية بن الحكم وعن معاوية بن الحكم السلمي قال رضوان الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم في كتاب الصلاة باب المساجد لأنه في حديث في قصة جميلة إذن إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن الصلاة فيها تسبيح وتكبير وقراءة القرآن أما غير كلام الناس هذا اللي نتكلمه نحن لا يجوز وللحديث سبب ألا وهو أن معاوية عطس شمت رجلا عطس في الصلاة. معاوية رضوان الله عليه ابن الحكم, ليس معاوية بن أبي سفيان, هذا معاوية بن الحكم السلمي, في رجل في الصلاة عطس, فمعاوية قال يرحمك الله يرحمك الله في الصلاة، فأنكر عليه من لديه علم من الصحابة أنه ما تتكلم في الصلاة، كيف تفعل هذا الأمر؟ فبعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه فقال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. أي الصلاة لا تصح إذا تكلم فيها كلام الناس، مخاطب مثلا أنت في الصلاة تقول له فلان فلان تعال تعال، أو فلان اذهب، أو فلان كذا. في ناس يفعلوا هذا، يفعلوا، نسأل الله السلامة. أي الكلام المأذون في الصلاة، في كلام في الصلاة، ولكن أي هو؟ هو التسبيح التكبير وقراءة القرآن. زباي هون دات زيبن كنت إيه قوت هيرن، قامت أبو كوثر ein bisschen lacht. كان من هيرن ها يا ده فيدي بزيتسن إن شاء الله شبيته أبو أف كردش. نعم 207 معاوية بن الحكم السلمي رضوان الله عليه زاكته ده بقول محمد صلى الله عليه وسلم زاكته wahrlich in diesem Gebet gilt nicht das Wort oder das Gespräch von den Leuten. In diesem Gebet ist Tasbih, das bedeutet Subhanallah, wenn man Subhanallah sagt. Takbir, wenn man Allahu Akbar sagt. Wa qira'atul Quran, und Quran lesen. Das wird in diesem Gebet, und das Gebet gilt nicht, es gilt nicht in diesem Gebet, dass man wie die normalen Gespräche sagt, oder die Wörter von den Leuten, die normal sind, sagt. Sondern im Gebet gibt es Tasbih, Subhanallah, Takbir, Allahu Akbar und Qira'at al-Quran und Quran rezitieren. Das Hadith ist in Sahih Muslim, in dem Buch von Al-Masajid. Sahih Muslim, in dem Buch von Al-Masajid. Muawiyah ibn al-Hakam ist nicht Muawiyah ibn Abi Sufyan, passt auf, nicht der Khalif, Ridwanullah alayhi, sein anderer. Nicht Muawiyah ibn Abi Sufyan, der Khalif, sondern Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami ist ein anderer. Es gibt in diesem, für dieses Hadith, oder für diese, es gibt eine Geschichte. Und zwar, Muawiyah ibn al-Hakam war im Gebet, Allah alayhi, hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Jemand nieste. Dann hat er, Alhamdulillah, gesagt, Muawiyah, was sagte ihm? يرحمك الله سلوت. Die Sahaba, die haben auf ihren Oberschenkel geschlagen. Was tust du da? Der hat ihnen gesagt, warum guckt ihr mich so an? Was habe ich getan? Im Gebet. Warum guckt ihr mich so an? Was habe ich getan? Natürlich, dann war das Gebet zu Ende. Der Prophet hat ihn angeschaut. Und er hat ihm gesagt, dieses Gebet, in diesem Gebet gilt nicht das Gespräch von den Leuten. In diesem Gebet gilt Tasbih, Takbir und Qira'at al-Quran und Quran lesen. Und Barakallahu fikum, das heißt, du darfst nicht im Gebet mit den Leuten reden. Zum Beispiel, wie geht's dir? Wir beten hinter einem Imam, sagst du ihm, wie viele Leute heute in Jumu'ah machen? Während Jumu'ah, der redet und der macht Spaß. Was ist das? Das ist Jumu'ah. Aber viele Leute wissen das nicht. Wie Mu'awiyah, der wusste es nicht. Das heißt, im Gebet darfst du nicht sprechen. Außer, was natürlich vom Gebet ist. Und das ist, deshalb sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und hier, das gilt nicht, das bedeutet, man darf nicht während des Gebetes was sagen, außerhalb des Gebetes. Jetzt kommen wir. Ist das eine Bedingung? Eigentlich, das ist ein Verbot. Es hat mit Bedingung nichts zu tun. Also ich kann nicht sagen, Bedingung für ein Gebet, Voraussetzung oder Vorbedingung für das Gebet ist, dass man nicht sagt. Deshalb, das ist hier sozusagen verboten im Gebet, dass man etwas von diesen normalen Gesprächen von den Leuten redet. Dafür gibt es eine Klarheit dann. الحديث 208 وعن زيد بن أرقم قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله يكلم أحدنا صاحبه بحاجته كان يتكلموا حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام أي سكوت وأي كلام السكوت أي عندما يقرأ الإمام ونهينا عن الكلام أي أن نتكلم في أمور الدنيا أو في أمور لا علاقة لها بالصلاة وفهم الصحابة كلمة السكوت من يعني من قوله تعالى قانتين لأن القنوت له 11 معنى وواحد المعاني هو السكوت القنوت يعني قانتين القانت هو الساكت أيضا على كل إلا ما استثني يعني لا يتكلم في الصلاة إلا التسبيح والتكبير والتحميد وكذا وهذه الأمور إلا ما استثني ما الذي استثني يأتي في الحديث الذي بعده حديث 208 زيد بن أرقم زيد بن أرقم sagte Wir haben zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam während des Gebetes gesprochen. Einer von uns hat etwas von den anderen verlangt, was er von ihm brauchte. Bis Allah subhanahu wa ta'ala herabsandte, حافظوا على الصلاة على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين سورة البقرة is this آية this آية is in سورة البقرة حافظوا das bedeutet verrichtet das Gebet behutsam والصلاة الوسطى das mittlere Gebet Und steht vor Allah subhanahu wa ta'ala qanitin. Dann wurden wir befohlen, dass wir schweigen und dass wir nicht reden. Das Hadith ist bei Bukhari Muslim. Was bedeutet dieses Hadith? Das heißt, die Sahaba am Anfang an, die könnten im Gebet reden miteinander normal. Zum Beispiel, du willst etwas von ihm, du sagst ihm, gib mir das. Aber dann hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ Wenn ihr betet, dann sollt ihr, sozusagen, müsst ihr schweigen, ihr müsst euch konzentrieren. Ihr müsst Khushu' haben dabei. Dann sagen Sahaba, haben das verstanden, dass man während des Gebetes nicht redet. Was bedeutet nicht redet? Nicht redet, was das Gebet ungültig macht. Nicht redet, was nicht zum Gebet gehört. وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ Und man hat, das bedeutet, Allah hat uns, oder uns wurde verboten, dass wir reden. Das bedeutet, reden, was nicht zum Gebet gehört. Aber Koran lesen zum Beispiel gehört zum Gebet. Allahu Akbar zu sagen gehört zum Gebet. Das ist auch reden. Aber das wird damit gemeint, reden, was nicht zum Gebet gehört. Das bedeutet zum Beispiel, während des Gebetes, du sagst jemandem, gib mir das, gib mir das. Oder mach das, oder geh, komm. Wie manche das tun, die denken, das geht. Möge Allah uns bewahren. Qanitin, das Wort Qanitin hat 11 Bedeutungen. 11 Bedeutungen. Und ein davon heißt Schweigen. Das heißt, im Gebet, man sagt nicht außer, was befohlen worden ist oder was zum Gebet gehört. Und ich sage außer, weil manchmal etwas, es gibt bestimmte Wörter im Gebet, die gehören eigentlich nicht zum Gebet, aber man darf das. Wie haben wir gewusst? Durch Beweis. Und das kommt Hadith 209. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء متفق عليه. يعني هذا الحديث طبعا زاد مسلم في الصلاة يعني الذي ينوبه أمر في الصلاة يريد أن ينبه الإمام على أنه سهى أو ينبه على شيء معين للإمام فيقول سبحان الله رجل. أما المرأة ماذا تفعل؟ تصفق بظهر بباطن كفها الأيمن على ظاهر الأيسر تنبه الإمام. أيوة هكذا المرأة تصفق والرجال يقول سبحان الله، فالتصفيق للنساء وليس للرجال. طبعا هناك من قال لا، ولكن انتبه ليس في الفتح على الإمام، في الفتح على الإمام ما تقول سبحان الله، لأنه الكثير يقول مثلا الإمام يقرأ يقول القارعة وما أدراك ما القارعة، هي أول القارعة ما القارعة، نسي الآية، فواحد يقول له سبحان الله، سبحان الله شو يعني؟ أما الفتح فيكون بغير الفتح، يكون يقول له ما القارعة، بحيث يعرف الإمام. الفتح على الإمام شيء. هناك حديث يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة، وهذا ضعيف. إذن الفتح على الإمام شيء، والكلام في الصلاة شيء، والتصفيق شيء، والتسبيح شيء. الإمام أخطأ مثلا، مثلا الإمام بدل يسجد بدل السجود كان ركع مرة أخرى، يعني قام من الركوع بدل ما يسجد ركع، ماذا تفعل هنا؟ قال سبحان الله، بحيث نبهه أنه أخطأ. المرأة تصفق ينتبه أنه أخطأ بشيء، أخطأ في القراءة يصحح يفتح عليه، طبعا في إذا غير المعنى إلى غير ذلك بحسب ما يقتضيه الحال. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. حديث 209 أبو هريرة رضوان الله عليه زاكته سبحان الله اسفدي منا، سبحان الله اسفدي منا und klatschen ist für Frauen. Das Hadith ist bei Bukhari und Muslim und in Muslim im Gebet. Das heißt, wenn jemand im Gebet Fehler gemacht hat und du willst ihn im Gebet, der Imam zum Beispiel macht Fehler und du willst ihn aufmerksam machen, dass er Fehler gemacht hat, als Mann sagst du Subhanallah. Als Frau, was macht die Frau? Die klatscht mit der rechten Hand auf linken Hand. Nicht richtig klatschen, weil klatschen ist für Frauen eigentlich, nicht für die Männer. Ja. Das wird so klatschen. Das heißt, wenn jemand im Gebet Fehler gemacht hat und du willst ihn aufmerksam machen, dass er Fehler gemacht hat, dann Frau klatscht, die Frau klatscht. Aber der Mann, der sagt Subhanallah. Es gibt außer natürlich, es gibt andere Sachen. Wie zum Beispiel, wenn der Imam Fehler macht beim Lesen, angenommen. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. Es gibt doch Allahu Samad. Der Imam hat das nicht gesagt. Dann sagst du, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَ اللَّهُ Samad. Also du korrigierst. Nicht du sagst ihm, Subhanallah. Was hat er gemacht? Der weiß nicht mehr. Habe ich einen Fehler bei Bewegung gemacht? Habe ich einen Fehler bei... Deshalb bei Al-Fatih ist es anders. Es gibt aber eine schwache Überlieferung. Oh Ali, wenn der Imam Fehler macht, dann sag nicht. Das stimmt nicht, dieses Hadith. Deshalb sollte man aufpassen. Das heißt, in diesem Hadith hat der Imam zum Beispiel Fehler gemacht. Du sagst Subhanallah, nicht beim Lesen. Beim Lesen ist anders. Beim Lesen, du korrigierst. Angenommen, der Imam wollte Sujud machen, anstatt Sujud hat er Ruku'. Anstatt Niederwerfen hat er Vorbeugen nochmal gemacht. Sagst du, Subhanallah, wenn Frauen sind, dann was machen die Frauen? Die klatschen so. Aber nicht alle, nicht die ganze Moschee, wie in der meisten Moscheen passiert. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Der Imam, der arme Imam, der wird durch das Fenster rausfliehen. Weil alle, Subhanallah, Subhanallah, eine, zwei, genug hinter ihm. Hat er Fehler gemacht? Einer macht ihn. Bei uns einmal habe ich hier gebetet, es gibt bei uns zwei Etagen und es gibt unten Leute, ja, unten und bei Frauen. Ich hab einen Fehler, was habe ich gesagt? Sabbih isma rabbika al-a'la al-ladhi qaddara fahada. Ich habe vergessen. Al-ladhi khalaqa fasawwa. Ich habe vergessen. Haben Leute in der unteren Etage mich korrigiert. Ja, wie könnte ich euch hören? Es gibt hier 500 Leute und manche Frauen haben korrigiert. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Nur einer oder zwei hinter dem Imam. Vielleicht kann ich gedacht, خالك صححوني. هذا الشيطان. خلنا نشاء الرياء. نسأل الله السلام. إذا مسلما أفصل in diesem Zusammenhang بارك الله فيكم. Wenn man den Imam korrigiert, korrigiert, denn die Leute, die hinter ihm sind, einer oder zwei. Deshalb, die Leute, die hinter dem Imam beten, sollten Leute sein, die Ahnung haben vom Gebet, vom Koran. Und nicht jeder. Nicht jeder. Möge Allah uns bewahren. Und klatschen ist für die Frauen, ja? Die Männer eigentlich klatschen nicht. Ja. أزعل منك أنا أجي. وعن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. أي الحديث فيه دلالة على أنه من بكى في الصلاة ولو كان بكاء له أزيز، يعني أزيز المرجل هو المرجل لما يغلى، لما يغلى فيه شيء، شلون الصوت الغلي، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يغلي من البكاء. وكان عمر إذا صلى كذلك له نشيج. نشيج، النشيج هو الصوت لما الإنسان يبكي هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك. ففيه دليل على أنه إذا بكى ما يبطل الصلاة. ليش هون يأتي المؤلف بذلك؟ انتبه أنه قال ما في كلام ناس، والبكاء أصلا لا ليس من الصلاة. فهنا يأتي المؤلف رحمه الله تعالى بهذا حتى يدلك على أنه إذا بكى الإنسان في الصلاة فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وما بطلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. مطرف ابن عبد الله ابن الشخير von seinem Vater, er sagte, der Vater von ihm, der sagte, ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beim Gebet gesehen. Ich habe den Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beim Gebet gesehen. Man könnte von seiner Brust, das würde das Weinen hören, wie wenn man einen Topf, wenn etwas wie Boiler, wenn Wasser in Boiler ist und es wird heiß, wie ist der Geräusch davon? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat von sich so ein Geräusch gegeben, während er geweint hat im Gebet. Was ist das, Barakallahu fikum? Warum bringt der Autor diese Überlieferung hier? Diese Überlieferung ist bei Al-Khamsa außer Ibn Majah. Das ist bei Tirmidhi und Abu Dawud und Nasa'i. Warum? Damit er uns sagt, der Autor, normalerweise darf man nicht sprechen im Gebet, außer was mit Tasbih, Subhanallah, Allahu Akbar, Koran lesen und so weiter. Wenn jemand Fehler macht, sagt man Subhanallah. Aber wenn man weint im Gebet, ist kein Problem. Der Prophet Muhammad SAW hat selber geweint im Gebet. Und da könnte man sozusagen ein Geräusch hören von seiner Brust, Salawatullahi alayhi wa salamu. Und auch Umar, Ridwanullah alayhi, als er gebetet hat, man könnte sein Weinen, den Geräusch vom Weinen von Umar hören. Natürlich, barakallahu fikum, schaut mal heute, wer von uns weint im Gebet? Wer macht das, barakallahu fikum? Ich meine, weil man nicht versteht. Umar hat ein Ayah gelesen und er hat das verstanden. Und deshalb hat er das gemacht. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الله أكبر. Das heißt, ich klage bei Allah subhanahu wa ta'ala mein Trauer. Das heißt, wenn ich was habe, dann rufe ich Allah subhanahu wa ta'ala und ich sage, oh Allah, schau mal meine Lage. Als Umar das gelesen hat, er hat geweint. Salawatullahi wa salamu alayhi. Ridwanullah alayhi. Er hat das gemacht. Und er hat das vom Propheten s.a.w. gehört. Das heißt, die haben geweint, als sie gebetet haben. Weinen ist kein Problem, aber nicht, dass man übertreibt auch. Übertreiben ist nicht gut. Da sollte man sich sozusagen kontrollieren ein bisschen. 211 وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله s.a.w. مدخلان فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي رواه النسائي وابن ماجه وهو ضعيف التنحنح يعني يعمل ولكن هذا ضعيف هذا هو هذا تقليد هذا الأصل يعني كان يسبح تارة إذا أراد منه شيء فهمت إذا أراد منه شيء يقول له سبحان الله أو ينحنح بحيث أنه يتنحنح بحيث يعرف أنه عم يصلي ولكن هذا ضعيف باعتباره ضعيف فاتركه بارك الله فيكم 211 von علي رضوان الله عليه علي رضوان الله عليه ساكته Als ich zum Prophet Muhammad SAW kam und in zwei Arten hat der Prophet Muhammad SAW sozusagen sich aufmerksam gemacht, dass er betet. Einmal mit Tasbih, Subhanallah, und einmal, der hat so gemacht. Diese Nachnacha. Schuhe Nachnacha auf Deutsch? Gibt es auf Deutsch Nachnacha? Wenn man sagt, was ist auf Deutsch? Ich habe kein Wort in meinem Kopf jetzt. Gibt es nicht? Nein, nicht husten. Auf jeden Fall, es gibt nicht. Okay. Respern. Okay. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, diese Überlieferung ist schwach. Und weil das schwach ist, dann lassen wir. An Ibn Umar, radiyallahu anhuma, قال, قلت لي بلال, كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه عليكم أي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ودخل عليه أحد وهو يصلي وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير بكفه هكذا ومسلم هذا الحديث عند أبي داود والترمذي، وعند مسلم أشار إلي حديث جابر، أشار إشارة، عطى إشارة، وهنا بسط كفه، فهذا تفصيل للإشارة، هذا تفصيل للإشارة. وقد اختلف العلماء اختلافا شديدا في هذا بارك الله فيكم، ولكن الصحيح أنه يومئ النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أومأ برأسه، في رواية أشار، في رواية بسط كفه، فيومئ بالصلاة حتى يفهم أنه يصلي. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. ابن عمر زاكت ودادل هاد بلال جزاكت وبلال زاك ميام وي هاز دو دم بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم جزين als er während des Gebetes war und die Leute haben ihn begrüßt. Was hat er gemacht? Bilal sagte, er machte so und er hat sein Hand gestreckt. Sein Hand gestreckt. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht. Während, das ist bei Abu Dawud und At-Tirmidhi. Es gibt in Sahih Muslim eine Überlieferung von Jabir, dass Jabir reingekommen ist und er hat den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen, der hat gebetet. Dann Jabir hat ihn begrüßt. Der Prophet hat ihm ein Zeichen gegeben, Er hat ja nicht gesagt, er hat mit der Hand gemacht. Er hat es mit der Hand gemacht. Aber, barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in Bilal hat erzählt, genau wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Und Jabir hat gesagt, er hat mir ein Zeichen gegeben. Es gibt manche Gelehrten, die haben gesagt, das geht nicht, weil wenn du ein Zeichen machst, dann ist dein Gebet ungültig. Aber es gibt ein Hadith, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Deshalb, barakallahu fikum, ist kein Problem, dass man ein Zeichen gibt, während man im Gebet ist, damit die anderen wissen, der betet. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Und diese Überlieferung, dass man nicht Zeichen geben kann im Gebet, das ist nichtig, das ist batel. Das ist batel. الثالث عشر بعد المئتين. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أمامة رضي الله عليه بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، وهو يؤم الناس كذلك. أبو أمامة هو أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي. والحديث فيه أن حمل المصلي في الصلاة شيئان لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة رضوان الله عليه. بعض الناس قال لك طيب لو كان الطفل حملت طفل في الصلاة وكان الطفل ماذا؟ كان الطفل قد مثلا بال أو قد أحدث، فهذا ما ينقض الصلاة؟ لا، ما ينقض الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الأطفال الحسن والحسين، ولكن هذا لا يعني أن الطفل يمر بينك وبين السترة، وهذا سيأتي تفصيله فيما بعد. منهم من قال أنه هذا لا وكان منسوخ وكذا. يا أخوة، الحديث واضح، يجوز حمل الطفل في الصلاة، الرضيع في الصلاة، أم تريد تصلي الطفل ما يتركها تخاف عليه يقع تحمله في الصلاة، فإذا سجدت تضعه وإذا قامت حملته، لا بأس بهذا للدليل. ولكن مو كل والله كل شوي في الصلاة يلا تعال الطفل، يعني مثلا أنا أم الصلاة أقول وين الطفل آتوا يلا كل شوي أحمل لي طفل، يقول ليش؟ قل ما النبي أم لا. مو هكذا يا أخوة، مو هكذا تفهم السنة، وليس هكذا يفهم الدين، نسأل الله السلام. بارك الله فيكم. حديث 213 von أبي قتادة رضوان الله عليه، er sagte der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat Umama die Tochter von Zainab im Gebet getragen. Ich habe ihn gesehen, der hat sie getragen, als er sich niedergeworfen hat Er hat sie auf dem Boden getan. Und als er im Stehen war, der hat sie getragen. Das Hadith ist bei Bukhari und Muslim. Und bei Muslim ist, und er hat die Leute vorgebetet. Das bedeutet, er hat als Vorbeter, sallallahu alaihi wasallam, das gemacht und er hat Umama, die Tochter von Zainab, getragen. Und das ist ein Beweis, dass man zum Beispiel ein kleines Kind im Gebet tragen darf. Und diese Überlieferung ist klar. Ist klar. Manche wollten das sagen, nein, das geht nicht. Und wenn das Kind zum Beispiel nass ist und so weiter, alles barakallahu fikum ist außer Diskussion hier. Der Prophet hat das getan und er hat das gemacht, salawatullahi wa salamu alayhi. Und dass man viele, viele so Diskussionen bringt in diesem Zusammenhang, braucht man nicht. Wallahu ta'ala ala wa alam. Es wird eine Frau kann das tragen, aber aufpassen. Dass das Kind vor dir läuft, ist anders als tragen, ja? Das ist was anderes. Und weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat, dann ist es erlaubt, wallahu ta'ala erlaubt. Aber nicht, das heißt jetzt der Imam, steht zum Beispiel hier Imam, sage, wo ist ein kleines Kind, hol mal dieses Baby, ja, komm, ich trage ihn im Gebet. Nächstes Mal, wo ist dieses kleines Mädchen, ich trage, barakallahu fikum, das war, der Prophet hat das gemacht. Ah, das heißt nicht, dass wir jedes Gebet das machen. Du sagst auch ihm, wenn ein Imam das jedes Gebet macht, sagst du ihm, was machst du? Du sagst, ja, der Prophet hat das immer gemacht. Okay, hat es gemacht, salawatullahi wa salamu alayhi. Aber nicht, dass man jedes Gebet das macht. Außer jetzt, dass eine Frau ein Baby hat, ein Kind hat, sie hat Angst um ihr Baby, um ihr Kind und die trägt ihn, weil das Kind weint und sowas. Kein Problem. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa الحديث تفضل لا ما في سؤال والحديث الأخير اليوم وهو الأخير أيضا في الباب وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان الأسودان اسم يطلق على الحية والعقرب فإذا كنت في الصلاة واقتربت منك حية أو عقرب فتقتله في الصلاة وتكمل صلاتك وهذا لا يبطل الصلاة ذهب الهادوية لأنه يفسد الصلاة وتأول الحديث بالخروج من الصلاة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة اقتلوا ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عيد الصلاة ولا بد من البيان في وقت الحاجة das letzte حديث بارك الله فيكم das letzte Hadith für heute und auch in diesem Kapitel. Von Abi Hurairah radhiyallahu anhu, er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, tötet die beiden Schwarzen im Gebet. Die Schlange und Skorpion. Schlange und Skorpion. Das Hadith wurde bei At-Tirmidhi, Abu Dawud, An-Nasa'i und Ibn Majah überliefert. Und Ibn Hibban أيضا hat gesagt, das ist sahih. Die Araber sagen, die Schwarzen, die nennen das manchmal Datteln und Wasser, wenn das Essen ist. Und wenn das von Tieren ist, dann meinen sie, wenn das von den Tieren, wenn sie Tiere meinen, dann meinen sie Skorpion und Schlange. Das wird, während du betest, wenn ein Skorpion oder eine Schlange kommt, dann kannst du während des Gebetes das töten und weiter beten, ohne dass du das Gebet verlässt. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat und barakallahu fikum, manche haben gesagt, nein, das Gebet ist ungültig, aber es gibt keinen Beweis dafür, dass das Gebet ungültig geworden ist. Und von hier barakallahu fikum, man kann etwas im Gebet, das bedeutet etwas tun im Gebet, angenommen, wir beten und ein Kind will durch das Fenster springen. Du kannst im Gebet zwei Schritte machen und das Kind zurückbringen. Und du machst dein Gebet weiter. Ist kein Problem. Auf jeden Fall, das könnte man in anderen Themen auch klären. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Und somit, barakallahu fikum, haben wir in diesem Kapitel 22 Hadithe, 22 Hadithe, barakallahu fikum, erklärt. Und 26 in der in der Erklärung von diesen Hadithen, und wir haben über Shurut al-Salah gesprochen und dann über bestimmte Sachen, die verboten sind oder die erlaubt sind während des Gebetes. Und ich wiederhole die Shurut al-Salah, weil das sehr wichtig ist, unser Thema, und schnell barakallahu fikum, was wir gesagt haben. يا أخو بارك الله فيكم شروط الصلاة إذا قلنا هناك شروط صحة وشروط وجوب أما شروط الصحة فهي أولا أو لا مو مو الوجوب أولا الطهارة ثم استقبال القبلة ثم الطهارة استقبال القبلة ستر العورة دخول الوقت طهارة المكان والثياب والبدن والنية هذه ستة هي شروط الصلاة يجب على المسلم أن تكون عنده طبعا أغلب المسلمين ما يعرفوها وأنا متيقن أن الكثير من الجالسين هنا ما يعرفوها هذه الشروط متيقن يقين اثنين تكلمنا عن بعض الأمور التي تجوز في الصلاة مثل البكاء في الصلاة مثل حمل الطفل في الصلاة ونعم والإشارة إذا سلم عليك أحد التسبيح إذا أخطأ الإمام بالنسبة للنساء التصفيق وهذه الأمور التي تكلمنا عليها لا يجوز أن يتكلم الإنسان بشيء لا حاجة له في الصلاة ولا يتحرك حركات لا علاقة لها بالصلاة هذا هو الذي تكلمنا عليه في هذا البحث والله تعالى أعلى وأعلم Barakallahu fikum, wir haben in diesem Kapitel die Bedingungen des Gebetes erklärt, und zwar die Bedingungen des Gebetes, die sind jetzt diese Richtigkeitsbedingungen. Erstmal At-Tahara, Reinheit, zweitens Satr al-Awra, dass man die Körperstellen, die man nicht zeigen darf, bedecken muss im Gebet. Drittens, dass man die Richtung von Qibla nimmt. Viertens, dass der Körper, Platz und Bekleidung rein sind. Fünftens, dass die Zeit eingetroffen ist. Sechstens, dass die Niyya vor dem Gebet im Herzen befasst werden muss. Das sind die Bedingungen, die wir besprochen haben. Dann, barakallahu fikum, haben wir über bestimmte Themen, die erlaubt sind im Gebet, zum Beispiel Töten von Schlange und Skorpion, dass man weint während des Gebetes, wenn der Imam Fehler macht, dass man sagt, Subhanallah, oder dass man ihn korrigiert beim Lesen des Korans, dass die Frauen klatschen, wie wir gesagt haben, und barakallahu fikum, dass man mit einem Zeichen Assalamu alaikum erwidert, indem man seine Hand so macht. Das sind die Sachen, die erlaubt sind, was wir gesprochen haben. Oder dass man weint während des Gebets, dass man ein Kind trägt während des Gebets, alles ist erlaubt. Und haram oder verboten ist, dass man bestimmte Bewegungen im Gebet macht, die nicht nützlich für das Gebet sind oder dass man mit den anderen redet während des Gebetes. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ma'al nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sima kathira. Somit haben wir, barakallahu fikum, Kapitel von Shurut al-Salat zu Ende. Das nächste Mal reden wir über Satr al-Awra, über As-Sutra. Das bedeutet, das nächste Mal reden wir über Sutra in dem Gebet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ma'al nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sima kathira. Der Unterricht ist zu Ende, inshaAllah.